Morning. Guten Morgen. We are at day 5 of our kingdom peace. Wir sind bei Tag 5 in unserem Königreich Frieden. Peace is a sign that you are actually experiencing the kingdom of God. Frieden ist ein Zeichen, dass du tatsächlich das Königreich Gottes erlebst. So, look at another scripture. Schau dir eine andere Schriftstelle an. Luke chapter 2 verse 13. Lukas 2 Vers 13. Here it talks about what happened at the birth of Jesus Christ. Hier wird beschrieben, was bei der Geburt von Jesus Christus passierte. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest and on earth peace. Goodwill towards men. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? So, with the birth of Jesus Christ, what was announced? Was wurde mit der Geburt von Jesus Christus angekündigt? Peace! Friede! Why was peace announced with the birth of Jesus Christ? Warum wurde mit der Geburt von Jesus Christus Friede angekündigt? Well, because the Prince of Peace was born. Weil der Friedefürst geboren wurde. When the Prince of Peace shows up, immediately the angel announced peace. Als der Friedefürst erschien, kündigten die Engel sofort Frieden an. That's why it makes no sense to try to find true peace outside of what Jesus did. Deshalb macht es keinen Sinn, wenn wir versuchen, wahren Frieden außerhalb dessen zu finden, was Jesus tat. You know, God has come in the very beginning when he came to man through Jesus Christ. Als Gott ganz am Anfang durch Jesus Christus zu den Menschen kam, here is what he did. Tat er Folgendes. One of the very first things he said, hey, there is peace. Eines der ersten Dinge, die er sagte, war, hey, es gibt Frieden. Here's my question. Hier ist meine Frage. Were the angels wrong? Lagen die Engel falsch? Because there is no peace on earth. Denn auf der Erde gibt es keinen Frieden. There is wars everywhere. Überall gibt es Kriege. Even when the angels announced peace, there was no peace. Sogar als die Engel den Frieden ankündeten, gab es keinen Frieden. There was no peace in the definition of this world. In der Definition dieser Welt gab es keinen Frieden. In fact, Israel was occupied by the enemy, by the Romans. In Wirklichkeit war Israel von den Feinden, von den Römern besetzt. Everything was a mess. Alles war ein Durcheinander. So you imagine if you are in a country that's occupied by an enemy. Stell dir vor, wenn du in einem Land bist, das von den Feinden besetzt ist. And the angels come and says, hey, I'm coming to announce peace. Und dann kommen die Engel und sagen, hey, wir kommen, um Frieden anzukünden. What do we naturally think? Was denken wir natürlich? Wonderful, that's the end of the enemy occupation. Und wunderbar, das ist das Ende der feindlichen Besetzung. Now, finally, our circumstances are going to change. Endlich werden sich die Umstände ändern. But nothing changed in the outward circumstances. Jedoch ändert sich nichts in den äußeren Umständen. So, how did the angel announce peace when in reality there was no natural peace? Wie kündeten die Engel Frieden an, wenn in der Wirklichkeit kein natürlicher Friede war? Remember, erinnere dich, it's not the fragile peace of the world. Es ist nicht der zerbrechliche Frieden dieser Welt. That's not what Jesus came to give. Das war nicht das, was Jesus uns geben wollte. You know, the first thing that Jesus came to give is peace between God and man. Das erste, was Jesus uns geben wollte, war Friede zwischen Gott und den Menschen. Look what it says. Schau, was es heißt. In Romans chapter 5 verse 1. In Römer 5 Vers 1. Here the Bible says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Do you know, this is the wonderful thing. Weißt du, das ist das Wundervolle. The moment that Jesus came on earth, the war was over. In dem Moment, als Jesus auf die Erde kam, war der Krieg vorbei. Not the war between the Romans and the Jews. Nicht der Krieg zwischen den Römern und den Juden. But the war between God and people. Aber der Krieg zwischen Gott und den Menschen. That's why I don't understand. Deshalb verstehe ich nicht. How people are living a life like they have tried to convince God to save people. Wie die Menschen ein Leben führen, als hätten sie versucht, Gott davon zu überzeugen, die Menschen zu retten. You know, the war is over. There is no more war between God and people. Der Krieg ist vorbei. Es gibt keinen Krieg mehr zwischen Gott und den Menschen. Instead of trying to pray and pray and pray and pray and convince God to bring revival. Anstatt zu beten und Gott zu überzeugen, Erweckung zu bringen. What we need to do is we need to go and preach the gospel of peace. Sollten wir das Evangelium des Friedens predigen? We need to go and preach that there is no more war between God and you. Wir müssen gehen und predigen, dass es keinen Krieg mehr gibt zwischen Gott und dir. But if you reject the offer of peace, wenn du aber das Angebot des Friedens ablehnst, then you choose to walk as the enemy of God. Dann entscheidest du, dich als Feind von Gott zu leben. It's almost like, you know, the country offers you perfect peace, but you choose to be a terrorist against the country. Es ist fast so wie, wenn ein Land dir perfekten Frieden anbietet, du aber wählst, ein Terrorist gegen das Land zu sein. Think about it. Überlege mal. Everything that caused the war between you and God has been removed on the cross. Alles, was Krieg zwischen dir und Gott bewirkte, wurde am Kreuz beseitigt. Look what 2 Corinthians 5 verse 18 says. Schau, was 2. Korinther 5, 18 sagt. And I'm going to read from the Passion. Und ich lese aus der Passion-Übersetzung. Here is what it says. Hier ist der Text. And God has made everything new. And he reconciled us to himself. And he has given us the ministry of reconciling others to God. Und Gott hat alles neu gemacht und uns mit sich versöhnt und uns den Dienst gegeben, andere mit Gott zu versöhnen. In other words, it was through the anointed one that God was shepherding the world. Mit anderen Worten, durch den Gesalbten hat Gott die Welt gehütet, not even keeping records of their transgression, ohne ihre Übertretungen aufzuzeichnen. And he has entrusted to us the ministry of opening the door for reconciliation to God. Und er hat uns den Dienst anvertraut, die Tür der Versöhnung mit Gott zu öffnen. So there is absolutely no more war between God and you from God's part. Von Gottes Seite her gibt es absolut keinen Krieg mehr zwischen ihm und dir. There is no more war between God and anybody, even the worst sinner. Es gibt keinen Krieg mehr zwischen Gott und irgendjemanden, nicht einmal zwischen Gott und den schlimmsten Sündern. Not from God's point of view. Nicht aus der Sicht Gottes. The angels announced, guys, the war is over, it's peace. Die Engel kündigten an, dass der Krieg vorbei ist. Es ist Frieden. That's why we have to preach the gospel of peace. Deswegen müssen wir das Evangelium des Friedens predigen. How many people preach an angry God that's so mad at the people? Wie viele Menschen predigen einen zornigen Gott, der so böse über die Menschen ist? Think with me. Denk mit mir. The angel comes and says, hey, peace on earth and peace in. No, God is still mad. Die Engel kamen und sagten, hey, Friede auf Erden. Und wir sagen, nein, Gott ist immer noch zornig. We constantly defy the finished work of the cross through our wrong belief. Dauernd trotzen wir durch unseren falschen Glauben dem vollbrachten Werk am Kreuz. Every single person in the whole world can have peace with God. Jede einzelne Person, die ganze Welt kann mit Gott Frieden haben. That's what we need to go and preach. Das müssen wir predigen. Tomorrow we continue. Morgen geht es weiter.